Die italienische Zeitung Parma Daily veröffentlichte jüngst einen Beitrag von Marceletti Andrea, der als Leiter der Delegation der italienischen Soziologie-Studienorganisation vor weniger Zeit die DIVEC besucht hatte, mit dem Titel »Das Monument der Soziologie in Pyongyang«.